Leben sich spielt. Jetzt bin ich allein, kann auch nichts dafür. Bin immer noch bei dir, mein Herz tut so weh. Aber irgendwann, irgendwo, irgendwie sehen wir uns wieder. Nimm den ersten Flieger her. bist ein du bist ein Wunder, so wie ein Wunder. Sit zittern noch manchmal die Hände, wenn ich an den anderen denk. Ich bin mit den Nerven am Ende, warum hab ich dich verschenkt? Okay, ich war nicht immer gut drauf und manchmal musste ich raus. Jetzt ist zu spät, weil nichts mehr geht, das halt ich im Kopf nicht aus. Geliebt, gelitten, gelacht und geweint, wir haben doch immer vom Himmel geträumt. Ich bin wieder frei und trotzdem allein, nein, ganz ohne dich, das kann's doch nicht sein. Fuck off.